Hallo, dies ist der zweite Teil dieser Doppelfolge. Eventuell habt ihr ja den ersten Teil noch gar nicht gehört, in welchem es um Adam West geht. Der ist nämlich kürzlich gestorben und der Nerd blickt auf dessen Arbeit und Leben zurück. Vermutlich das einzige Mal, dass ihr den Nerd so euphorisch über Batman reden hören werdet. Das solltet ihr nicht verpassen. In jedem Fall viel Spaß mit dieser Sendung mit dem Nerd. Sendung mit dem Nerd. Weiter geht's hier mit meinen Comic Reviews. Ich habe wieder mal sehr krassen DC-Schwerpunkt, weil ich lese momentan gar nicht so viel mehr als DC. Ich habe da noch ein paar Power Rangers Hefte liegen, die ich noch nicht geschafft habe zu lesen. Da liegt unter anderem auch das aktuelle Annual. Das würde ich im gegebenenfalls, wenn es das wert sein sollte, nochmal nachreichen. Im Moment habe ich hier eine Handvoll DC-Hefte, und zwar einmal das aktuelle Wonder Woman Annual. Das habe ich nämlich schon gelesen. Das liegt jetzt vor. Und dann habe ich stellvertretend für insgesamt, ich glaube, 6 Hefte, die es gegeben hat. Müsste mal eben überschlagen, aber ich glaube, so viele waren es tatsächlich. 2 Hefte aus der DC Looney Tunes Crossover Geschichte. Und zwar habe ich einmal Lobo Roadrunner und Wonder Woman Tasmanian Devil, weil es die beiden Figuren gewesen sind, die mich irgendwie bei DC am meisten interessieren. Ich bin ja ein großer Wonder Woman Leser und freue mich über alles, was da irgendwie erscheint. Und ich fand die Kombination Wonder Woman und Taz sehr gut. Ich versuche ja bei DC so ziemlich alles zu lesen, wo Lobo drin rumläuft. Auch der alte, klassische Lobo drin rumläuft. Den neuen gibt's ja irgendwie gar nicht mehr. Den hat man ja mal irgendwann in einem Green Lantern Heft entsorgt, was ich ganz hübsch fand. Und ich habe ein Rezensionsexemplar gekriegt, ein deutsches Indie-Comic, und zwar von Thorsten Wieser, The Steam Above Axelia, so würde ich es aussprechen, ein Comicband, der mir in der Werbung in den U-Comics-Heften immer schon sehr positiv aufgefallen ist. In der Vorschau, den habe ich jetzt geschenkt bekommen vom Thorsten direkt, da wird dann gleich im Anschluss drüber geredet, wie gesagt, Rezensionsexemplar. Product provided by undergroundcomics.de. Disclaimer zu Ende. Anfangen möchte ich mit dem Wonder Woman Annual. Es steht wieder mal eine 1 drauf, obwohl es in den letzten Jahren so viele Annuals mit einer 1 drauf gegeben hat, dass das schon überhaupt nicht mehr stimmen kann. Es ist aber zumindest das erste Wonder Woman Rebirth Annual. Also das ist mit diesen Nummer 1en. Die finden immer noch irgendwie einen Grund, da eine neue Nummer 1 drauf zu schmeißen. Warum sie nicht einfach eine Jahreszahl da reinballern, begreife ich halt auch nicht. Das Ganze übernimmt so ein bisschen die Funktion von ja Wonder Woman Year One, also wo so ein bisschen so der Einstieg ins DC-Universum von ihr gezeigt wird. Das erste Aufeinandertreffen von Batman und Superman und eben Wonder Woman. Geschrieben ist die Geschichte von Greg Rucka, gezeichnet von Nicolas Scott. Ich lese einfach nochmal die anderen Sachen vor, aus bestimmten Gründen. Die Farben kommen von Romulo Farrado Jr. Das Junior nicht vergessen. Und die Buchstaben kommen von Jody Wynn, würde ich sagen. Ja, ich weiß, es gibt momentan öfter mal Diskussionen, warum in Reviews oder auch in Solicitations nicht alle Kreativen genannt werden. Aber es geht hier noch um die Redakteure, die hier noch dabei stehen. Und Nicolas Scott und Fajardo haben hier noch das Cover gemacht. Es ist manchmal so ein bisschen auch so ein Zeitfaktor. Ich kann nachvollziehen, dass gerade Koloristen, Koloristinnen sich beschweren, dass sie bei der Arbeit an so einem Comic-Heft oft unter den Tisch fallen. Ich sag mal so, in der Sekunde, wo eine Koloration nicht negativ auffällt, hat man irgendwie alles richtig gemacht. Also, keine Ahnung. Koloration ist in einem Comic so existenziell wie das Papier. Und das wird halt auch selten angesprochen. Ist eine andere Diskussion, die es sich sicherlich mal lohnt zu führen, aber nicht in diesem Podcast. Ist eine ganz witzige Geschichte, weil Batman und Superman beide fast zeitgleich davon spitz kriegen, dass es Wonder Woman gibt und die drei treffen dann aufeinander und haben eine relativ witzige Unterhaltung, die auch durchaus ein paar Pointen bereithält, wenn auch der meist zitierte Moment in diesem Heft, der auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke getragen worden ist, ein relativ alter Gag gewesen ist. Ne? Also nennt mal eure eigenen Namen und dann sagt Batman eben Batman. Ist halt ein alter Gag. Ist aber trotzdem witzig und passt auch in den Ton dieser Geschichte sehr gut rein. Die nächste Geschichte ist dann eine Geschichte in Markovia. Da versuche ich jetzt auch mal eben das Kreativteam zu finden. Ich hasse das, wenn das nicht auf der ersten Seite steht. Das macht es einem Comic-Review auch mal so ein bisschen schwierig. Heißt In Defense of Truth and Justice, geschrieben von Vita Ayala, gezeichnet von Claire Rowe, dann Jordi Belair hat die Farben gemacht, Joss Reed die Buchstaben und Dave Wiglosch und Rebecca Taylor sind die Redakteure, RedakteurInnen. Ist eine sehr düstere Geschichte, auch sehr ernst gehalten. Es geht da um so eine Hinrichtung, hätte ich fast gesagt, in Markovia. Markovia ist, glaube ich, das Land, aus dem Terra kommt, von den Teen Titans. Terra taucht ja aktuell auch wieder in den Teen Titans / Deathstroke Comics auf. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und Markovia wird hier dargestellt wie Nazi-Deutschland. Na, sie sprechen hier auch tatsächlich Deutsch, wenn sie in ihrer Heimatsprache reden. Also Wonder Woman geht dann irgendwann, redet dann davon, dass es sowas wie eine neue Ära, was sagt sie im Einzelnen, neue Ära Treaty, also so ein Abkommen eben mit Markovia gibt. Markovia verhält sich offensichtlich diesem Abkommen entgegen und Wonder Woman interveniert, also die möchten King Shark eben hinrichten, weil er wohl ein paar der Leute da gefressen hat und wird also als Monster im Grunde genommen aufs Schafott gestellt und verurteilt vom Präsidenten, glaube ich. Und Wonder Woman schafft es dann also zum Teil durch Diskussion, durch Kampf, aber dann eben auch durch Verhandlung King Shark dann eben auch frei zu bekommen und die Leute in Markovia davon zu überzeugen, dass das Hinrichten von King Shark eben nicht der richtige Weg ist, dieses Problem zu lösen. Und das ist eben ein Aspekt, der sich durch dieses ganze Heft durchzieht, nämlich wie geht Wonder Woman auf diese Situation ein und wie löst sie Problemsituationen? Und ein Element, was eben in jeder Geschichte so ein bisschen verwurzelt ist, ist eben die Wahrheit. Wahrheit und Gerechtigkeit, und das löst sie oft eben mit ihrem Lasso. Weil das Lasso eben so ein Werkzeug ist, mit dem sie den Leuten vielleicht auch oder sehr sicher gegen ihren Willen die Wahrheit entlockt und kann dann nochmal ganz anders mit diesen Personen in Verhandlung treten, hat einfach dann nochmal eine bessere Verhandlungsbasis und muss eben nicht sofort zu Gewalt greifen, was sie trotz alledem oft genug tut. Also sie ist halt auch immer noch eine Kriegerin, aber eben eine Kriegerin für Wahrheit und Gerechtigkeit. Das wird vor allem auch in der nächsten Geschichte ganz deutlich, wo mir also fast die Augen übergegangen sind, geschrieben von Michael Moreci, würde ich ihn aussprechen, und wunderbar gezeichnet von Stephanie Hans. Das ist absolut göttlich. Das sieht richtig, richtig gut aus. Stephanie Hans ist sonst auch Cover-Zeichnerin, hat, glaube ich, auch viel für Marvel gemacht eine ganze Zeit lang. Ich glaube, immer die Cover für Silk gemacht. Also ganz wunderbar, sehr auf Blautöne gehalten. Und Wonder Woman ist so ein roter Farbfleck da drin. Die Buchstaben kommen von Dave Sharp und Dave Wiglosch und Rebecca Taylor sind wieder mal die Redakteurinnen. In der Geschichte geht es darum, dass sie eben mit einem, ich glaube, mit einem Samurai trainiert und irgendwann stellt sich eben raus, dass ein furchtbarer Fluch auf dem Samurai liegt und dieser Fluch nicht nur ihn, sondern auch seine Umwelt gefährdet. Und Wonder Woman, er verlangt dann praktisch von Wonder Woman, ihn zu töten, um diesen Fluch auch loszuwerden. Und das ist auch ein weiterer Aspekt eben von Wonder Woman. Sie tötet halt, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg gibt. Also nicht so wie die Marvel-Helden, wo die Umstehenden umfallen wie die Fliegen und im Grunde genommen, also auch in den Filmen, da einfach so mit so einem lapidaren, na, wir lassen das Haus mal einstürzen, ich kauf's halt vorher, drüber hinweggegangen wird, ist das hier bei Wonder Woman eben wirklich so, also nur zum Äußersten fängt sie wirklich an zu töten und das Töten wird auch nicht ausgeblendet, weil sie ist halt eine Kriegerin, ne? Sie hat halt dieses Schwert und dann soll sie es halt auch benutzen. Und das hat also ein sehr bittersüßes Ende, diese Geschichte. Und wie gesagt, sieht wunderbar aus. Stephanie Hans, ganz, ganz toll. Kann ich echt nur empfehlen. Also alles, was von ihr irgendwie an Covern oder an Geschichten irgendwie rumfleucht, wo sie eben dran beteiligt ist als Zeichnerin. Richtig, richtig gut. Die letzte Geschichte in dem Band, in dem Heftchen, ist ein bisschen so mein geheimes Highlight. Es ist eine eher witzige Geschichte. Geschrieben von Colin Kelly und Jackson Lansing. David Lafuente hat's gezeichnet. Den kennt man eigentlich auch. Dann John Rauch hat die Farben gemacht. Jody Winnie die Buchstaben. Und Dave Wiglosch und Rebecca Taylor sind die RedakteurInnen. So, ja, und in der Geschichte kämpft Wonder Woman gegen Godzilla. Das ist alles. Es ist so ein bisschen Pacific Rim, Godzilla und Wonder Woman mittendrin. Es ist schweinewitzig, hat eine unheimlich witzige, niedliche Auflösung, wo man eben auch sieht, also jede andere Superheldentruppe hätte auf Godzilla einfach rumgeklopft. Ich glaube, der hat noch einen ganz anderen Namen, den er irgendwie hier. Ich glaube, sie nennt ihn Lizard Beast und das Lizard Beast sagt ihm aber irgendwann, so heiß ich gar nicht. Es ist unheimlich witzig, toll gezeichnet, sehr cartoonig gezeichnet, wie ich finde. Er hat mich also auch so ein bisschen an Kaiju Max erinnert, was bei, ich glaube, Oni Press erscheint. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, bei Oni Press erscheint. Und auch eher so cartoonige Zeichnung hat, aber dann doch relativ brutal in der Darstellung ist. Dieses Comic hat aber ein sehr, sehr witziges Ende und ein sehr herzerwärmendes Ende, eben auch wie Wonder Woman dann mit diesem Kaiju umgeht. Tolles Heft. Dieses Heft war gleichzeitig eines der ersten, was ich in meiner Sammlung habe, was einen digitalen Code dazu gibt, kostenlosen. Den habe ich verschenkt. Ich weiß nicht, ob er inzwischen eingelöst worden ist. Ich werde das weiterhin machen. Also habt mal meinen Twitter-Account, den NNN-Podcast-Account bei Twitter im Auge. Sollte ich also in Zukunft Hefte mit einem digitalen Code dabei haben, werde ich den weiterhin verschenken. Dafür müsst ihr nichts tun. Den Code gibt es als Foto mit an dem Tweet. Aber habt den, ist durchaus eine Motivation für euch, den Twitter-Account mal im Auge zu behalten. Ihr müsst nichts retweeten, ihr müsst nichts liken, ihr habt keine dämlichen Kommentare darunter schreiben oder ein Gedicht oder ein Foto machen. Ne? Der Erste, der oder die diesen Tweet eben sehen und den Code einlösen, bekommen ihn dann eben entsprechend. Weil ich halte von diesen Twitter-Gewinnspielen nichts, die im Grunde genommen nur dazu da sind, um Reichweite zu erzeugen. Wenn jemand was verschenken möchte, dann bitte verschenkt was. Und macht das nicht unter dem Deckmantel der Reichweitenerhöhung. So, aber wie gesagt, das nochmal ein weiterer Anreiz, dem Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Twitter-Account zu folgen. Da gibt es auch wöchentlich immer noch kleine, in 140 Zeichen gepresste Comic-Reviews von Digital-Comics, die ich gelesen habe. Ich verspreche das auch wieder regelmäßiger zu machen. Ich habe das in den letzten paar Wochen ein bisschen schleifen lassen. Weiter geht's mit zwei Heften aus der DC Looney Tunes Crossover-Ecke. Ich fange an, ich bin mit beiden Heften nicht ganz zufrieden, deswegen weiß ich nicht, womit ich anfangen soll, ob ich mit dem wirklich miesen anfangen soll oder mit dem nicht so guten. Und tatsächlich weiß ich auch gerade nicht, welches von beiden welches ist. Es ist schwierig. Ich fange mal an, weil wir gerade dabei gewesen sind mit Wonder Woman Tasmanian Devil. Natürlich auch eine Nummer 1. Dass es davon eine Nummer 2 gibt, ist auch relativ unwahrscheinlich. Kreativteam gehe ich auch mal eben durch, damit das erwähnt ist. Geschrieben ist es von Tony Bedard und da gehen die Probleme auch schon los, aber darum dann gleich. Barry Kitson hat die Bleistiftzeichnung gemacht, John Floyd hat die Tuschezeichnung gemacht, Lovan Kinoczierski, würde ich sagen, hat die Farben gemacht, Dave Sharp wieder als Letterer dabei, Jim Lee hat das Cover gemacht und sehr schön. Alex Sinclair die Coverfarben, Brian Vaughns hat noch ein Variant-Cover gemacht, was ich hier nicht sehe. Und dann geht das noch an so Gruppeneditoren weiter und so fort. Das kann man dann im Zweifelsfall sich einfach auch mal selber nachgucken. Also die Redaktion dann noch im Einzelnen zu nennen. Mein Gott, dann kann ich ja auch noch den, kann ich auch noch Dan DiDio nennen, dem der ganze Bums gehört. Mehr oder weniger. Ne, stimmt nicht ganz. Die Geschichte ist ganz witzig. Also Wonder Woman wird hier nochmal eingeführt. Für alle Leute, die die letzten 50 Jahre unter einem Stein gewohnt haben, wird hier nochmal gesagt, wer Wonder Woman ist. Und sie soll eben in das Labyrinth des Minotauros gehen. Und es wird also auch behauptet, dass das also gar nicht da verortet ist, wo man in der amazonischen oder in der griechischen Mythologie eben behauptet, sondern dass es ist eben so, dass das Labyrinth unter der ganzen Erde verläuft und das wird so ein bisschen konstruiert, weil sie kommt dann eben aus diesem Labyrinth heraus und trifft dann auf den tasmanischen Teufel, der vor allem deswegen der tasmanische Teufel heißt, weil er auf Tasmanien ist, was eine kleine Insel bei Australien eben ist, also durchaus südlich von, ich glaube südlich oder westlich. Meine Geografiekenntnisse sind für den Arsch. Und so dieses erste Aufeinandertreffen der beiden ist sehr, sehr witzig, weil Taz ihr dann relativ deutlich zu verstehen gibt, dass er jetzt wohl große Lust hätte, sie zu fressen. Wundert sich dann aber auch, dass Wonder Woman ihn versteht, eben weil Tess sich eher so in, also zumindest in den Cartoons war es immer so, dass er sich eher so in so gutturalen Lauten verständigt, also also eher so komische Geräusche halt eben von sich gibt und hier sind so Piktogramme, mit denen er redet. Und sie erklärt ihm dann, na, also um jemanden zu verstehen, muss man nur zuhören. Das ist eine sehr, sehr coole Szene und die beiden verständigen sich dann eben auch, sie verhandelt mit ihm und die beiden werden dann zumindest für einen kurzen oder für diesen vorübergehenden Zeitraum eben zu Kumpanen. Und eine ganze Zeit später gibt es dann für Wonder Woman eben auch einen Grund, nach Tasmanien zurückzukehren und Tess um Unterstützung zu bitten, weil eben Circe mit ihren Männern Themyscira angreift und Tess soll dann eben helfen. Und das macht ja auch sehr, sehr bereitwillig. Die beiden verbindet dann also auch eine durchaus kollegiale Freundschaft. Das Besondere an diesen DC Looney Tunes Crossovern ist eben, dass sie zweigeteilt sind. Das heißt, am Anfang hat man eine relativ groß angelegte, realistisch im DC-Comic-Stil gehaltene Geschichte, eben die auch den Looney Tunes-Charakter in einen sehr realistischen, auf eine sehr realistische Art und Weise darstellt. Und das funktioniert bei Tess doch relativ gut. Also er ist ungefähr 2 Meter groß, läuft wie ein großer Gorilla und hat aber trotzdem eben diese Wirbelkräfte, also wirbelt sich eben genau, wie man ihn aus den Bugs Bunny Cartoons kennt oder aus seiner eigenen TV-Serie. Hatte ja in den 90er Jahren, glaube ich, mit Tasmania eine eigene TV-Serie, mal 1 oder 2 Staffeln gelaufen ist. Also das macht er hier auch weiterhin, hier so rumzuwirbeln. Es ist aber auch unheimlich witzig, wie er dann aussieht, als er dann tatsächlich so eine Amazonenrüstung, so eine Kampfrüstung eben trägt und dann mit den Amazonen gemeinsam gegen Circe und den Minotaurus in den Kampf zieht. Es ist richtig, richtig gut. Optisch ist es manchmal ein bisschen wackelig, was vor allem dann auffällt, wenn Circe mit ihren Männern im Bild ist, denn die sind tatsächlich ein bisschen, zumindest ist das versucht worden, so dargestellt wie in einem alten Jack Kirby-Comic, also mit sehr dicken, groben Gesichtszügen. Das sind eben Charaktere, die könnten direkt aus einem Fourth World Jack Kirby-Comic kommen. Alles andere ist dann doch wieder sehr niedlich und rund und es ist insgesamt ein bisschen inkonsistent. Die Geschichte selber ist flach und das liegt aber auch einfach daran, weil es Tony Bedard ist, der ist zu mir auch nicht in der Lage, liefert aber ab, was er kann. Die zweite Geschichte ist dann immer in den DC Looney Tunes Heften im Stil von einem alten klassischen 50er, 60er Jahre Cartoon gehalten, was hier auch nicht wirklich gut funktioniert. Der Witz ist aber eben, dass beide Geschichten grob die gleichen Plotpunkte haben. Wiedergeschrieben von Tony Bedard, gezeichnet von Ben Caldwell. Dave Sharp hat wieder mal die Buchstaben gemacht. Den haben wir hier die ganze Zeit schon. Der hat viel zu tun, der Gute. Das habe ich irgendwann gar nicht mehr zu Ende gelesen, weil es nur noch darum geht, dass Tess irgendwie auf Wonder Woman abfährt. Wonder Woman wird ja also nur zum Sexobjekt. Es tauchen unheimlich viele Looney Tunes-Figuren auf, die in der anderen Geschichte nicht drin sind. Und es ist tatsächlich eher eine Fleischbeschau. Und da wird noch irgendwie das trojanische Pferd in rosa irgendwo reingestellt. Es ist ganz schlimm. Diese Geschichte habe ich nicht zu Ende gelesen. Da habe ich mich geweigert, das zu lesen. Das war nur noch dumm und sexistisch. Nein, danke. Hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, ist aber lesbar, macht gerade stilistisch oder vom Aussehen her einen recht guten Eindruck, weil es schön bunt ist und weil auch Tess und Wonder Woman ganz gut zusammen funktionieren, hätte ich eben auch nicht gedacht. Also die beiden dann als gute Kumpels und da ist es auch wieder so der Fall, Wonder Woman redet halt zuerst mit ihm und beruhigt ihn dann also auch so weit, dass er einschläft und sie schnibbelt ihm dann noch so eine Haarlocke ab, als Beweis, ihn getroffen zu haben. Das wächst aber dann relativ zügig auch wieder nach. Bei ihrer zweiten Begegnung ist das alles vergeben und vergessen. Und die beiden haben wirklich so eine freundschaftliche, kollegiale Beziehung zueinander. Und das macht auch wirklich Spaß. Also die erste Geschichte ist durchaus noch lesbar. Das zweite kannst du komplett in die Tonne treten. Ist nicht wirklich gut gewesen, fand ich daneben. Willkommen hier bei uns, hier in Tasmania, wo Tess zu Hause ist, wo die Freunde sind. Hier in Tasmania, kommt nach Tasmania. Wie der Wirbelwind erscheint der Star ganz fit. Der tasmanische Teufel bringt Verwandtschaft mit. Hier in Tasmania, kommt nach Tasmania. Mom ist auf Top, doch Dad blut lieber aus. Molly flucht, denn Jake lässt sich von ihr die Puppen aus. Hier in Tasmania, kommt nach Tasmania. Dingo trickst gern, der Wolf geht K.O. Buschkind ruft grinsend, da bin ich, hallo. Bob blufft immer groß, bremst ihren Schatz. Constance und Big Lady machen Rabatz. Axel und Bull stellen sich selber ein Bein. Ruf Buddy den Eber, dann hast du echt Schwein. Die Schnabeltierbrüder sind immer zu zweit. Der Kiwi, die Buschratten zu allem bereit. Aber vergesst ja nicht Tess. Er ist der Held von Tasmania. Schöne Tasmania, komm nach Tasmania. Yo, du. Was für ein grottig schlechtes Intro. Und das hast du damals geguckt, lieber Nerd. Das zweite Heft, was ich auch wieder stellvertretend für insgesamt 6 Hefte besprechen möchte, insgesamt gab es die beiden. Dann gab es Martian Manhunter, Marvin the Martian. Das habe ich auch gelesen. Das fand ich durch die Bank weg gut. Habe es aber, glaube ich, auf dem Twitter-Account besprochen. Und was ich definitiv auf dem Twitter-Account besprochen habe, war Legion of Superheroes Bugs Bunny. Das war sehr durchwachsen. Zwei, die ich gar nicht lesen werde und auch nicht lesen möchte, sind Batman Elmer Fudd. Da weiß ich nicht, was das soll. Also das ist irgendwie auch eine Kombination, die irgendwie seltsam ist. Und das letzte ist, glaube ich, Jonah Hex und Yosemite Sam. Keine Ahnung, ist halt ein Western-Comic und ihr wisst, wie ich zu Western-Comics stehe. Finde ich doof. Nichtsdestotrotz habe ich hier noch einen Vertreter aus der Reihe, nämlich Lobo Roadrunner. Das ist geschrieben von Bill Morrison. Und es ist nicht der Morrison, es ist der andere, alter Gag. Der hat damals mehr oder weniger die Simpsons-Comics aus der Taufe gehoben und damals auch Bongo mitgegründet und ist einer der, ja, einer meiner liebsten Kreativen, wenn er auch selber gar nicht so viel macht, weil er eben bei den Simpsons-Comics und bei Futurama später dann, also bei der TV-Serie Futurama, derartig eingespannt gewesen ist, dass er für seine eigenen Comics keine Zeit mehr gehabt hat, was ich sehr schade finde. Seine eigene Comic-Reihe Roswell habe ich hier, glaube ich, mal in irgendeiner Nerd-Nerd-Nerd-Folge besprochen. Gebt das mal in den Blog ein, dann findet ihr das da. Und die Prämisse dieses Comics ist gar nicht so unähnlich, nämlich Ende der 40er Jahre in der Nevada-Wüste experimentiert man bei Acme mit Alien-DNA, die man beim Absturz in Roswell wahrscheinlich eben akquirieren konnte und verabreicht diese Alien-DNA eben Tieren, die man so ein bisschen aufgegriffen hat. Und da sind eben, wenn man da ganz grob drüber guckt, so ja die bekanntesten Tiere aus dem Looney Tunes-Universum eben auch mit dabei. Also eben auch eine große weiß-schwarze Katze, ein Hase, aber eben auch ein Kojote und ein Roadrunner. Also ich weiß gar nicht, wie die Roadrunner auf Deutsch heißen. Das sind aber so kleine Laufvögel sind das, die ja dann ja auch die Vorlage zu Warner Brothers Looney Tunes Roadrunner gegeben haben. Und die werden durch diese Experimente eben anthropomorph, werden intelligenter. Und der Kojote schafft es dann nicht nur sich, sondern auch alle anderen, diese anthropomorphen Tiere zu befreien und begibt sich dann auf so eine kleine private Fehde, um diesen Roadrunner eben zu fangen. Und macht das wirklich über die folgenden Jahrzehnte. Also man kriegt dann so eine Seite mit so Ausschnitten aus so Roadrunner-Cartoons eben präsentiert, wie der Kojote, der sich selber Wile E. Coyote nennt, eben immer wieder verzweifelt versucht, diesen Roadrunner einzufangen. Und also im Grunde genommen passiert da das Gleiche, was eben in den klassischen Roadrunner-Cartoons passiert ist. Und das aber bis ins heutige Jahr. Also der nächste Schritt ist wirklich so, weiß nicht, es geht so los, 55, 66, 72, 85, dann 1997, 2009 ist dann das letzte Bild eben mit ihm und dem Roadrunner. Und dann gibt's eben Present Day Schnitt auf Lobo, der irgendwie auf in so einer typischen Raumstation, wie es für Lobo eben auch typisch ist. Oh, ich glaube, es gibt ein Gewitter, oder? Ja, ganz schön. In so einem Space Diner eben sitzt und da einen neuen Auftrag bekommt. Irgendwie wird dann fast zur gleichen Zeit der Kojote vom Militär aufgegriffen und trifft in diesem Gefängnis, in das er dann gebracht wird, nach Area 52. Haha, wink wink, notch notch, trifft er dann eben einen Hirtenhund namens Sam, Nachtigall Kör der Trapsen, der ihm sagt, na, wenn du diesen Roadrunner loswerden möchtest, dann wende dich doch an Lobo. Das ist ein interstellarer Kopfgeldjäger. Du kannst da vorne, wenn du ausbrichst, diese experimentelle Rakete kapern und dann kannst du damit ins All fliegen, kannst Lobo beauftragen. Und da gehen die Probleme halt auch schon los, dieser Geschichte. Denn so dieses, ja, es gibt tatsächlich, dieses ganze Arrangement, was der Kojote und Lobo dann eben miteinander treffen, wird relativ holprig konstruiert und das ist ein bisschen seltsam gemacht. Also Sam, der Hirtenhund, erklärt Wiley dann praktisch, na, du kannst, wenn du möchtest, auch gerne sprechen. Das können wir alle. Nun, weil auch Sam, den kennt man halt auch aus Looney Tunes Cartoons, Sheepdog und Wolf nämlich. Jetzt geht hier gleich das Gewitter los. Wenn ihr das Gewitter hört, dann tut's mir leid, aber ich muss die Sendung aufnehmen, ansonsten werde ich damit nicht mehr fertig. Sheepdog und Wolf und ist halt auch ganz witzig, weil Sam auch sagt, ey, du erinnerst mich an einen guten Kumpel von mir. Nennt Wiley auch erstmal die ganze Zeit Ralph, weil Hand aufs Herz, Wiley und Ralph könnten halt auch Brüder sein, obwohl Ralph natürlich mit seiner roten Nase und seiner Koloration eigentlich eher ein Wolf sein soll. Er sieht aber wirklich dem Kojoten zum Verwechseln ähnlich und das passiert Sam hier eben auch. Aber irgendwie, ich frage mich halt die ganze Zeit, woher weiß Sam von Lobo, was soll das? Ist ja irgendwie auch ein bisschen affig. Die beiden treffen dann im All eben auch zusammen der Kojote gibt dann eben Lobo den Auftrag und rennt dabei bei Lobo praktisch auch offene Türen ein, weil der gerade sowieso auf dem Weg nach Las Vegas gewesen ist, um sich da ein paar Bräute anzugucken und sieht also praktisch die ganze Situation schon finanziert. Das Ganze führt dann auch zu sehr witzigen Szenen, eben wie Lobo von dem Kojoten immer mal wieder besiegt wird. Und das hat auch die gleichen Auswirkungen, wenn auch durchaus brutaler, für einen Lobo-Comic eben typisch brutaler als in den Kojoten-Cartoons. Und dann passiert für mich eine Sache, wo ich immer das Problem hatte, ich habe dieses Heft zweimal lesen müssen, weil plötzlich eine Seite ist, wo Kilowog aus dem Nichts auftaucht und den Kojoten eben aufgegriffen hat. Und das wird also sehr, sehr schlecht nur in einem Nebensatz angekündigt, dass der Auftraggeber den Lobo am Anfang des Comics noch hat, dass der wohl irgendwie Freunde hat, aber dass das ausgerechnet die Green Lanterns sind und vor allem Kilowog, das wird halt mit keiner Silbe erwähnt und also diese Szene ist halt wirklich sehr, sehr sprunghaft und führt also irgendwie auch ins Nichts und es ist also diese ganze Erzählung dieses Heftes geht dann doch eher in die Richtung, na, wir wussten nicht, wie wir beide Figuren zusammenbringen sollten, deswegen lässt man im Grunde genommen Lobo das Abenteuer des Kojoten erleben und den Kojoten das Abenteuer erleben, was Lobo sonst erlebt. Und am Ende führen sie das dann eben noch mit so einem letzten Kampf zusammen, den Lobo dann bestreiten muss. Ich glaube, das in einer zweiteiligen Miniserie hätte besser funktioniert, einfach weil man mehr Zeit gehabt hätte, bestimmte Plotpunkte vorzubereiten. Es ist sehr sprunghaft. Die beiden Figuren passen wunderbar zusammen. Bill Morrison, glaube ich, wäre in der Lage mit Lobo auch das zu machen, was Kyle Baker mal mit Plastic Man gemacht hat. Den also nochmal zu modernisieren, ihn ein bisschen cartooniger darzustellen. Gezeichnet hat das übrigens, jetzt gehe ich mal wieder auf die Kreativen ein, der habe ich nämlich unterschlagen, Kelly Jones, der glaube ich auch zeitweise der normale Zeichner bei Lobo gewesen ist, wenn ich mich nicht komplett täusche. Der hat die Zeichnung gemacht, das Innen- und auch das Cover gemacht. Michelle Madsen qua Koloristin, Rob Lay, der auch ein relativ guter Buchstabenmensch ist, Letterer ist, hat hier die Buchstaben gemacht und dann geht das ja die ganze Zeit noch so weiter. Joey Cavalieri, Super Genius, Bill Morrison hat noch ein Variant-Cover gemacht, das würde ich mir vielleicht sogar noch besorgen wollen. Also eben Kelly Jones, der hier also auch optisch das total düster und böse auch sehr realistisch eben auch darstellt. Bill Morrison, der hier also wirklich für mich aber auch eine befriedigende Erklärung gibt, woher kommen eigentlich die Looney Tunes? Einen sehr, sehr guten Ansatz findet, der zwar nur für dieses eine Heft gilt und nicht für die anderen, das für mich aber auch sehr befriedigend ist. Und also ich hätte mir daraus mehr gewünscht, weil es einfach mehr Zeit bräuchte. Die zweite Geschichte, die also sehr, sehr cartoonig ist, funktioniert dafür umso besser, weil Bill Morrison das Ding nicht nur geschrieben hat, sondern gleich noch gezeichnet hat und das Ganze in so einem Bruce Timm-artigen Stil dann eben bringt und das sehr, sehr gut passt eben. Lobo sieht hier auch so aus, wie er in der Superman-Zeichentrickserie aussieht. Vielleicht noch ein Tacken cartooniger als das. Bill Morrison trifft aber den Stil der Looney Tunes perfekt. Also Bugs Bunny taucht hier mehrfach auf. Und Bill Morrisons Stil würde ich ja wirklich so zwischen Looney Tunes, Bruce Timm und Archie beschreiben. Und der trifft hier den Ton. Es ist also eher ein klassisches Roadrunner-Abenteuer, wo Lobo die Rolle des Kojoten einnimmt. Funktioniert vom Humor her viel besser. Da hätte ich mir vielleicht auch die Gewichtung anders gewünscht, dass eben die lustige Geschichte den größeren Anteil einnimmt und man für die realistische Geschichte dann eben weniger Seiten einräumt. Das wäre hier vielleicht sinnvoller gewesen. Also wirklich hundertprozentig zufrieden gewesen bin ich mit keiner dieser beiden Hefte. Also da waren beide so, schlagen mit jeweils 4,99 zu Buche, also Dollar. Keine Ahnung, wie euer Comic-Shop das umrechnet. Bei uns in Rheine war es bisher Dollar für Euro, das heißt Coverpreis in Euro. Ich glaube, damit ist in Zukunft auch Schluss und da sage ich aber gleich nochmal was dazu. Das waren meine Superhelden-Comics für heute. Ich hatte eigentlich noch eins mehr auf dem Zettel stehen. Das gibt's dann beim nächsten Mal und ich freue mich gerade sehr über das Gewitter. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund, kann ich nicht mehr ändern. Mein letzter Programmpunkt ist ein Indie-Comic, ein deutsches, was ich vom Zeichner Thorsten Wiesner als Rezensionsexemplar geschenkt bekommen habe. Und ich möchte mich wirklich entschuldigen, solltet ihr das Gewitter im Hintergrund hören, ich kann es gerade nicht ändern, also ich muss jetzt heute leider aufnehmen, ansonsten wäre ich mit dem Bums nicht fertig. Ist hier auch mal ganz lauschig, wenn es im Hintergrund regnet und gewittert und all das. Zum Glück muss ich heute nicht mehr weg. Ah, ich habe keine Milch mehr. Verdammt. Das Team Above Axelia, so würde ich es aussprechen, oder Actelia, ich weiß es nicht, ist schon mal in den Jahren, ich glaube 2012 oder sowas, oder ab 2012 für ein paar Jahre bei MyComics erschienen. Eine Plattform, die eigentlich mal dafür gemeint gewesen ist, ja, selbstgestaltete, selbstgeschriebene und gezeichnete Comics zu veröffentlichen. Mittlerweile wird das so ein bisschen als Dumping Point für Panini benutzt, um da einfach Leseproben hochzuschieben. Ich weiß nicht, tatsächlich einfach nicht, wie hoch da der Anteil noch ist an selbstgezeichneten Indie-Comics. Kann ich gerade nicht sagen. Also in meiner Wahrnehmung ist das eher eine Lesenprobe. Vielleicht tue ich der Seite Unrecht. Vielleicht sollte ich vorher mal gucken, wie es da gerade aktuell aussieht. Ich weiß es nicht. Thorsten Wiesener kenne ich persönlich, oder Wieser, Entschuldigung, kenne ich persönlich eher aus den U-Comics-Heften, die ich hier ja auch schon mehrfach besprochen habe. Und der hat da also eher so einen Funny-Stil drauf und macht also eher so lustige, kleine, zum Teil auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen frivole kleine Geschichten, so Filmparodien oder sowas, oft geschrieben von Steff Murschatz. Das hier ist allerdings ein Tacken ernster gemeint, wenn auch nicht bierernst durchgesetzt. Es ist so ein Spiel, startet, glaube ich, in so einem alternativen Universum unserer 80er Jahre, glaube ich, in denen so die erste bemannte Raumfahrt auf einem erdähnlichen Planeten ansteht und der Protagonist Jeffrey Cornelius soll eben diesen Exoplaneten betreten und wird eben auf diese Reise geschickt, die eben 43 Jahre lang dauert. Dort soll er praktisch so als Späher schon mal die Lage checken, um zu gucken, ob es da wirklich auch für Menschen bewohnbar ist, soll gucken, ob es da außerirdisches Leben gibt und ob das überhaupt für Menschen geeignet ist. Und gerät dann in einen doch sehr verschwurbelten, aber ziemlich gut aufgebauten Plot. So ein Verschwörungsplot. Denn was Jeffrey halt schon eine ganze Zeit lang ein bisschen komisch vorkommt, also er hat im Grunde genommen das Gedächtnis an ein komplettes Studienjahr verloren, weiß nicht, was da passiert ist, und hat aber immer so Visionen von einer Frau, die dann in der Zeit irgendwie unterwegs gewesen ist, glaubt, sie sei tot und hat aber immer so Visionen von ihr und sieht sie immer. Und also irgendwas ist dann nicht normal, sagen wir es mal so, also so wie es scheint. Und es gibt also im Hintergrund durchaus noch Figuren, die damit reinspielen. Ist leider, muss ich sagen, komplett in Schwarz-Weiß gehalten, weil es, wenn ich das richtig verstanden habe, über Book on Demand rausgegeben wird, also Print on Demand besser gesagt. Das heißt, die Startauflage war, glaube ich, relativ klein, kann aber nicht ausgehen, eben weil immer on demand nachgedruckt wird. Wie gesagt, ich entschuldige mich, sollte man den Regen im Hintergrund hören, ich höre ihn gerade sehr laut. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich könnte auch das Fenster zu machen, aber dazu müsste ich aufstehen, da habe ich keine Lust zu. Vielleicht mache ich das gleich wirklich. Aber ich bin ganz froh, dass es gerade überhaupt regnet, weil dann kühlt es nämlich ab. Ich mache das Fenster, glaube ich, doch mal zu. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade noch gewesen bin, weil mich das Unwetter hier gerade ein bisschen unterbrochen hat. Wenn ihr mir meinem normalen Twitter-Account folgen solltet, dann habt ihr, glaube ich, ein kurzes Video davon gesehen, wie das hier gerade runtergekommen ist. Das war ganz schön heftig, wenn es auch nur ein paar Minuten gedauert hat. Ganz trocken ist es noch nicht. Ich weiß nicht, wo ich gerade gewesen bin. Ich glaube, dass der Geschichte ein bisschen Farbe gut getan hätte oder gut tun würde. Ich kann aber verstehen, dass es für ein im Grunde genommen self-published Comic, weil das ist es ja, wenn auch Underground Comics als Verlag mit draufsteht, vielleicht einfach auch nicht kostendeckend oder kosteneffizient ist, wenn man das Ganze noch nachträglich mit Farbe ausstatten würde. Ich habe mir jetzt auch die Version bei MyComics nicht angeguckt, ob die in Farbe ist. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ist auch nicht so wild. Es ist wirklich toll erzählt. Immer mit so, ich weiß nicht, warum Comic-Schaffende das machen, dass sie immer so Musik als Zitat mit in Comics reinbringen, weil Musik in Comics funktioniert nicht. Das ist ein Punkt. Also man kann Textzeilen im Text selber zitieren und ein Sternchen dran machen und sagen, hey, ne, das war jetzt gerade der Teil, aber so zu tun, als würde in dem Comic, in der Szene gerade ein gewisser Song spielen, ist immer ein Risiko, weil die Person, die es liest, muss den Song auch kennen. Hier wird mit R.E.M. gearbeitet, das sind Radio-Pop-Songs, die sollte man kennen. Man of the Moon, genau, von R.E.M. Und ich glaube, am Ende ist es noch irgendwie, das ist the end of the world as we know it. Die liegen einfach zeitlich sehr weit auseinander und das macht es ein bisschen schwierig, rauszufinden, wo genau zeitlich diese Geschichte spielt. Ich habe es irgendwie so als 80er Jahre versucht zu entschlüsseln, ob das wirklich so ist, weiß ich gerade gar nicht. Ist vielleicht aber auch einfach egal, weil es eh ein alternatives Universum ist, in dem die Dinge hier möglich sind. Dem Charakter passiert auf diesem fremden Planetennamen, der dann eben von den Menschen Actelia genannt wird, so ein bisschen so eine Robinson Crusoe-Geschichte mit dem Unterschied, dass er so ein bisschen in die Rolle des Freitag gerät, nämlich er wird von den, also für ihn Außerirdischen, dann eben auch untersucht, landet dann eben mehr oder weniger unter dem Mikroskop und wird gar nicht für einen Außerirdischen gehalten im ersten Moment, sondern eigentlich für jemanden, der so aus einem Land kommt, abseits des von diesen Wesen eben bereits erforschten Geländes, Gebietes, und dementsprechend gerät er da auch in eine Situation, und auch so dieser Verschwörungsplot, der sich um ihn heraus dann so kristallisiert, sorgt dann auch noch für Spannung. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass so der Zeichenstil von Theo Wieser der dann doch relativ ernst gemeinten Geschichte ein bisschen im Weg stehen würde. Man gewöhnt sich da aber dann doch relativ schnell dran. Es würde sicherlich passen, wenn jemand anderes die Geschichte gezeichnet hätte, wegen meiner auch ein Steff Murschatz, der doch einen sehr ernsten und zumindest von den Proportionen realistisch angelegten Zeichenstil hat, wenn er das möchte. Vielleicht wäre das Team-Up sinnvoller gewesen, ich weiß es nicht. Die Geschichte ist aber das beste Beispiel dafür, dass man nicht perfekt zeichnen können muss, um eine gute Geschichte erzählen zu können. Das ist halt im Zweifelsfall, auch wenn die Zeichnungen nicht das Level erreichen, wie es ein Profizeichner, wie es ein, weiß ich nicht, ein in der Comicindustrie angestellter Zeichner leisten könnte, dass da dann die Geschichte wichtig ist. Und wie man dann mit seinem eigenen Leistungsvermögen, mit seinem eigenen Zeichenvermögen die Geschichte rüberbringt. Man muss auch immer noch grafisch erzählen können. Und das gelingt Theo Wieser hier wirklich, Theo Wieser, sag ich schon Theo. Theo, wir fahren nach Lodz. Thorsten Wieser hier wirklich. Also das grafische Erzählen, trotz des etwas cartoonigen Funny-Stils, gelingt ihm hier wirklich sehr gut. Und das Format ist relativ klein, ist circa DIN A5, ein bisschen größer als DIN A5, so lustiges Taschenbuch Premium ist, glaube ich, ein ähnliches Format. Trotzdem er also dann doch relativ kleine Bilder zur Verfügung hat, kleine Seiten zur Verfügung hat, gelingen ihm dann doch sehr große Bilder, und solange keine Menschen im Bild sind, das klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, sieht es wirklich gut aus. Also dann wird auch mit Special Effects gearbeitet und mit grafischen Effekten aus dem Bildbearbeitungsprogramm, um die Bilder auch aufzuwerten. Die Grauschattierungen funktionieren sehr gut. Man erkennt immer trotz der fehlenden Farben, was gerade gezeigt wird. Also allein durch die Sachen, die ich von ihm aus den U-Comic-Heften kenne, ist es weniger zotig, als ich es erwartet hätte. Es ist hier und da mal ein flapsiger Spruch drin. Manchmal auch, also ganz, ganz selten sogar unter die Gürtellinie. Aber das auch nicht so schlimm wie die Sachen von ihm aus den U-Comics. Also U-Comics ist dann ja dann auch dadurch eben auch bekannt, dass die Comics oft auch einfach zotig und so ein bisschen so Pipi-Kaka-Fiki-Humor haben. Das ist hier nicht drin. Also das hat mich auch tatsächlich überrascht. Und wenn man so ein bisschen so einen Vergleich ziehen möchte, es hat ein bisschen was von Perry Rodan, das sicherlich. Einfach durch die Welten, die das der Charakter bereist, aber eben auch sowas sehr Palpiges, sowas B-Movie-Style. Also es ist so ein bisschen beides. Wobei ich ja immer auch so ein bisschen der Meinung bin, dass Perry Rodan ja auch ganz viel B-Movie-Science-Fiction hat, das auch so ein bisschen den Reiz an diesem Universum ausmacht. Also ich finde ja B-Movie und Trash, im Gegensatz, schönen Gruß an Bela Sobotke, finde ich ja kein negatives Beispiel. Bela Sobotke sagt ja, also wenn er das so sehen möchte, darf er das natürlich. Trash sein, ein wertendes, negativ wertendes Wort für Dinge, die im Grunde genommen, also um Dinge einfach abzuwerten, das sehe ich halt nicht so. Das ist aber kein Trash, das ist eher Pulp. Leseempfehlung auf jeden Fall, kostet 9,99 €. Ich habe auch eine Beschreibungstext dazu bekommen. Das ist bei Rezensionsexemplaren oft so, dass man nochmal so ein schönes DIN A4-Blatt bekommt mit so Informationen. Genau. Ihr könnt es bei Amazon bekommen für 9,99 €, oder wenn ihr in Berlin verortet seid, geht einfach mal in der Comic Base vorbei. Dort gibt's das eben auch. 132 Seiten, ist mit 10 Kapiteln abgeschlossen, die Geschichte. Die Geschichte wird meiner Meinung nach ein bisschen holprig beendet. Ist ein bisschen Showdown-Tell, ist dann so mein Rat an den Thorsten. Ich habe, glaube ich, gerade schon wieder Theo gesagt, ne? Es ist unfassbar. Es tut mir wirklich sehr leid, ich bin ein bisschen durcheinander. Also schlimmer als sonst. Ist wirklich lesenswert. Indie-Comic aus Deutschland kaufen. Also wirklich eine absolute Empfehlung für mich. wenn ihr jetzt nicht so glatt gebügelte Superhelden-Comics nur braucht. Das war ja auch so ein bisschen mein Problem um nochmal den Vergleich zu ziehen. Ich habe ja auch ein Rezensionsexemplar bekommen von dem hier ebenfalls beworbenen Yuggoth Rising. Und da hat mir dann auch so ein bisschen der Zeichenstil aufgestoßen. Da ist vom Zeichner vielleicht mehr gewollt worden, als er in der Lage war zu leisten. Und deswegen ist mir der Zeichenstil aufgestoßen. Thorsten Wieser weiß, was er kann und setzt auch genau das um. Und das ist, glaube ich, das, warum das Team Above Actelia besser funktioniert für mich als Yuggoth Rising. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich so mein Fazit dieser Geschichte entgegen. So, das waren meine Comic-Besprechungen für dieses Mal. Das war gleichzeitig auch die vorerst letzte Folge vor der Sommerpause, also die letzte wöchentlich erscheinende Folge vor der Sommerpause. Ich gehe ab nächste Woche in eine noch nicht näher definierte Sommerpause. Ich weiß nicht, wann sie endet. Der Punkt ist, ich ziehe jetzt in 3 Wochen um. Ich ziehe zu meiner Freundin, zu Kati. Die habt ihr hier in diesem Podcast-Network das ein oder andere Mal ja auch schon gehört. Sie wohnt eben sehr weit weg in Stuttgart. Ich in Rheine, das sind 500 Kilometer, aka 6-7 Zugstunden oder 12 Stunden mit dem Bus. Und wir haben keine Lust mehr, das immer wieder überbrücken zu müssen. Das heißt, wir ziehen tatsächlich jetzt in ein paar Wochen zusammen. Das muss ich vorbereiten. Und danach muss ich mich da einrichten. Und wann ich dann die erste reguläre, also wann ich den normalen Sendebetrieb in Anführungszeichen wieder aufnehmen kann, kann ich noch nicht sagen. Was sein kann, ist, dass irgendwann nochmal die letzte Folge von Samurai Jack erscheint. Und ich sehe, dass ihr die gerne hört, weil die Abrufzahlen entsprechend sind. Dementsprechend die letzte und vierte Folge kann sein, dass sie in den nächsten 3 Wochen nochmal irgendwo dazwischen geschoben wird. Ist aber kein Versprechen. Und dementsprechend kann ich nicht genau sagen, wann die kommt. Und wann dann der normale Sendebetrieb wieder aufgenommen wird, kann ich auch noch nicht sagen. Dazu kommt, dass nach dieser Sommerpause der Senderhythmus von 4 bis 5 Sendungen pro Woche, das ist ja immer dann auch abhängig davon, wie viele Sonntage hat ein Monat, pro Monat, also 4 bis 5 Sendungen im Monat, runtergeschraubt wird auf 2. Also es wird nur noch 2 Sendungen im Monat geben nach der Sommerpause, und zwar eine Sendung mit dem Nerd und eine Folge Nerd. Das sind die beiden Formate, die den Umzug überleben werden. Den König der Podcast werden wir bis auf Weiteres, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, Daniel eben hier weiterhin in Rheine, ich dann in Stuttgart, wie wir uns dann da zusammensetzen können, die Filme dann auch so gucken können, dass wir die gleiche Filmversion gucken. Also Kati und ich haben uns da schon mal so grob drüber unterhalten, Daniel und ich eigentlich noch nicht, aber wir haben uns auch drüber unterhalten, das sollte ich umziehen, dass das Format dann eingestellt werden muss, zumindest bis auf Weiteres. Das ist jetzt demnächst leider der Fall, dass also der König der Podcast ist das, was jetzt bei diesem Umzug in diesem Podcast-Network unter die Räder gerät, was ich allerdings auch nicht schlimm finde, weil in Ermangelung eines vierten Formates und weil ich auch nicht immer garantieren konnte, dass ich eine zweite Sendung mit dem Nerd mache, waren ja viele Formate in einem 3-Wochen-Rhythmus und gar nicht mehr in einem 4-Wochen-Rhythmus, was mich sehr gestört hat, weil ich dadurch einfach mehr produzieren musste. Und das bin ich einfach nicht mehr imstande zu leisten. Wir haben noch einen ganzen Haufen ungesendeter Episoden von Nerd. Das sind noch eine ganze Menge Sachen. Da kommt also nach der Sommerpause noch ein bisschen was auf euch zu. Wenn wir das terminlich hinkriegen, wird es auch noch eine Folge König der Podcasts geben. Ob das vor der Sommerpause der Fall sein wird oder nachher, kann ich auch noch nicht sagen, weil um einen neuen Termin auszumachen, müsste ich mich nochmal mit Daniel kurz schließen. Den habe ich einfach noch nicht da. Und ich glaube, ein Faktor dieser dort doch etwas durcheinander geratenen Sendeweise war einfach ein fehlendes viertes Format, was den vierten Platz im Monat belegt. Und wenn jetzt noch ein weiteres Format eben wegbricht, macht es keinen Sinn, noch 4 Sendungen im Monat zu senden. Dementsprechend eine Sendung mit dem Nerd, eventuell, wenn es das Material oder das Besprechungsmaterial hergibt, eventuell noch mal eine zweite Sendung mit dem Nerd, aber eben auch nur noch eine Nerd-Sendung. Aber auch da kann es sein, dass sollte es einen Anlass geben, einen Grund geben, einen Film, den wir aktuell gesehen haben im Kino und den jetzt eben auch noch besprechen wollen, dass es da auch noch mal eine zweite Sendung geben wird, aber fest geplant sind ab nach der Sommerpause 2 Sendungen pro Monat, eine mit dem Nerd und eine Nerd-Sendung. Und das Format ist klar. Sobald ich alleine hier sitze, ist es eben eine Sendung mit dem Nerd, und sobald ich mindestens eine weitere Person mit im Boot habe, Nerd. Und wie gesagt, wir haben Ich habe noch ganz viele ungesendete und bearbeitete und auch ungeschnittene Sendungen mit dem mit Nerd, Nerd, Nerd eben auf Lager. Und da geht's dann aber auch nach der Sommerpause weiter. Da wird's also jetzt auch diesen Monat keine Nerd, Nerd, Nerd Sendung mehr geben. Ihr habt ja nun mal auch letzte Woche erst eine gekriegt. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt seid auch nicht immer so gierig. Mensch. So, ich hoffe, dass euch das bis dahin auf jeden Fall gefallen hat. Wir hören uns nach dieser Sommerpause wieder. Also ich muss da wirklich jetzt Pause machen, ansonsten werde ich wahnsinnig. Ich sag mal grob Ende August, vielleicht Anfang September. Dann haben wir auch Geburtstag. Dann kann man auch wieder einsteigen. Gut, das soll's gewesen sein für heute. Ich sag auf jeden Fall schon mal danke. Eine schöne Sommerpause wünsche ich mir und euch. Und bis bald und auf Wiedernerd. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!